haben also jene Christen, die im Stand der Todsünde sind, gar keinen Nutzen von den inneren und geistigen Gütern. Jene Christen, die im Stand der Todsünde sind, haben doch noch einen Nutzen von den inneren und geistigen Gütern der Kirche. Keinen Teilnehmer, aber einen gewissen Nutzen haben sie, insofern sie den Charakter des Christen, der unauslöschlich ist, und die Tugend des Glaubens, welche die Wurzel jeder Rechtfertigung ist, bewahren, und insofern sie Hilfe von den Gebeten und den guten Werken der Gläubigen bekommen, um von Gott die Gnade der Bekehrung zu erlangen. Das heißt eben, also wurzelhaft, das christliche, nicht das christliche Leben, aber das Christsein da ist durch den Taufcharakter. Beziehungsweise, viel wichtiger noch, durch die Tugend des Glaubens, wer also nicht gegen den Glauben gefehlt hat, direkt, durch Unglauben oder Häresie oder Apostasie, der bewahrt noch wurzelhaft auch die Tugend des Glaubens, nicht mehr übernatürlich geformt durch die Liebe, aber durch Glaube ist noch da, die Tugend des Glaubens, tot zwar, aber noch vorhanden, und es ist die Wurzel für die Rechtfertigung, ja. Ist ja auch tatsächlich so, ist bei den Leuten, die in die Todsünde fallen, die sich relativ schnell erheben und es zwar eine Unterbrechung gibt in der Teilnahme an der Gnade, aber nicht lange, weil sie eben diese Tugend des Glaubens bewahrt haben. Und weil sie von den Gebeten und den guten Werken der Gläubigen Hilfe bekommen, damit der liebe Gott ihnen die Gnade der Bekehrung erlangt. Ja. Sie selber können zwar nicht mehr übernatürlich verdienstlich handeln, können nur um die Gnade Gottes, die Gnade der Bekehrung, der Reue bitten, aber nicht wirklich irgendetwas vom lieben Gott verdienen durch eigenes Tun. Aber sie gehören eben durch den Taufcharakter, durch die Tugend des Glaubens zur Kirche, sind ja der Kirche ausgeschlossen, im Gegensatz zum Heretiker, also der die Kirche völlig sich abgetrennt hat. Und deswegen ist es immer einfacher für sie, die Rechtfertigung wieder zu bekommen, Gnade Gottes, den Gnadenstand wieder zu erlangen, als jemand, der den Gnadenstand ganz verloren hat, die Teilnahme der Kirche ganz verloren hat. Heretiker, Schismatiker.